Wenn eine Bitch bei mir liegt und sowieso nicht fickt, wird sie auf die Straße gesetzt, wie Pokerchips. Ey yo, du kennst den Westen, denn du wirst von Dealern überm Tisch gezogen. Wie Roulette-Einsätze, meine Crewmember in dich, Sohn einer Hure. Du Hurensohn, wieso ähnelt dein Sohn einer Hure? Aus dem Lowrider kugeln deine Kleine geht drauf. Ich bin wie ein Diamantenhändler, weil ich Steine verkauf. Meine Feinde sind tot und nicht kriminell. Sie sind bei den Bullen und singen gerade wie Adele. Meine Jungs, die deine Fresse für Promo eintreten, kommen vom Kongo wie Forum-Einträge. Mache mit Novol ein Knete, gib mir die Pumpkin her. Rap ist ein Zoo, ich schieß auf den Panda-Bär. Dir geht die Puste aus und Rapper sind wie Kerzen, denn ich puste sie mit meiner Puste aus. Bang! Ghetto Business, wenn der Mond scheint, baller Coke-Lines. Jetzt ist Showtime, die Banger sind am Mic. Ey, du machst drauf, lässt die Bitch. Noch hängst im Park rum und trinkst den Nasty, Bitch. Ghetto Business, wenn der Mond scheint, baller Coke-Lines. Jetzt ist Showtime, die Banger sind am Mic. Ich schlag dir mit dem Gürtel auf die Schnauze und geh dabei zu weit. JPG 2, Lyrik, die die Massen bewegt, wie krasse Beben. Wir kommen über dich wie ein prasselnder Regen, du Bastard, während deine Süße mit dir Spaß nicht mehr schläft. Gib die Slut uns stets grünes Licht wie nachts sich gerät. Ich fühl mich psychisch fast wie Hintersteher in dem Knastgitter stehen. Wenn der Fakt ist, dass ich wegen Hassel mit Es und Haschisch Pakete die Cops im Nacken hab. Wie du deine Krawatte nachdem sich nach dem Box dein Kopf um locker 180 Grad dreht. Ey, was wir machen nachdem wir dein Gebiet betreten, ist Gewalt anwenden. Kriegsgemälde verpassen dir mit paar gezielten Schlägen schiefe Zähne, geben zum tiefer gedeckten Siebener wie mal verliebten Mädels. Und es gibt stets Riesenszene, wie bei Gullivers Reisen. Hupis als Wein, weil wir vergeben sind wie Pulitzerpreise. Du Stricher meinst, dass du tödlich Raps kickst, mutig paar Zeilen. Doch die sind für den König schlecht wie Poolbillardkreide. Ghetto Business, wenn der Mond scheint, baller Coke-Lines. Jetzt ist Showtime, die Banger sind am Mic. Ey, du machst drauf, lässt die Bitch. Noch hängst im Park rum und trinkst den Nasty, Bitch. Ghetto Business, wenn der Mond scheint, baller Coke-Lines. Jetzt ist Showtime, die Banger sind am Mic. Ich schlag dir mit dem Gürtel auf die Schnauze und geh dabei zu weit, als würde ich mich verlaufen. Kollege und Farid Bang, wir kommen im Mercedes-Benz. Ficken deine Mutter, Nutte, echte Männer gehen.